Es ist 11 Uhr. WDR aktuell. Die Nachrichten mit Stefan Naas. Guten Tag. Die Bundestagswahl hat begonnen. Seit 3 Stunden sind die Wahllokale geöffnet. Mehr als 70.000 gibt es davon diesmal. Alleine 16.000 sind es in NRW. Mehr Zahlen und Fakten zur Bundestagswahl von Jens Wiening, WDR Berlin. Es sind 61,5 Millionen Wahlberechtigte, die heute ihre Stimme abgeben können. Aber viele haben das bereits gemacht, denn noch nie war der Anteil der Briefwähler so hoch wie bei dieser Bundestagswahl. Da zeichnet sich ein neuer Rekordwert ab. Die Kommunen melden zum Teil Werte von über 30%. Viele Experten rechnen jetzt auch mit einer Rekordzahl an Bundestagsabgeordneten. Durch diese komplizierte Rechnerei zwischen Ausgleichs- und Überhangmandaten könnten künftig nämlich weit mehr als die vorgesehenen 598 Abgeordneten im Bundestag sitzen. Und spannend dürfte auch die Wahlbeteiligung sein. Bei den letzten Landtagswahlen ist die nämlich immer und zum Teil deutlich gestiegen. Und Ähnliches könnte nun auch bei der Bundestagswahl passieren. Da lag sie zuletzt bei 71,5%. In der spanischen Region Katalonien wollen heute wieder tausende Menschen für eine Unabhängigkeit von Spanien demonstrieren, genau eine Woche vor der geplanten Volksabstimmung. In hunderten katalanischen Städten und Dörfern soll es Aktionen geben. Die Veranstalter haben versprochen, dass die friedlich bleiben und eher Volksfestcharakter haben werden. Oliver Neuroth, WDR Madrid. Die Unabhängigkeitsbefürworter wollen katalanische Traditionen zeigen, Menschentürme bauen, die Castells und den klassischen katalanischen Tanz Sardana aufführen. Auf politischer Ebene hat sich der Konflikt um das geplante Unabhängigkeitsreferendum in Katalonien weiter zugespitzt. Die spanische Zentralregierung ordnete an, dass die Militärpolizei Guardia Civil die Koordination aller Sicherheitskräfte in der Region übernehmen soll, auch die der katalanischen Polizei. Die spanische Regierung will mit ihrem Vorstoß offenbar erreichen, dass alle Sicherheitskräfte in Katalonien hinter ihr stehen und dem Plan, die Vorbereitungen für das illegale Referendum zu stoppen. Jetzt weitere Meldungen. Der argentinische Staatsanwalt Niesmann ist 2015 offenbar ermordet worden. Zeitungen zitieren entsprechende Polizeiberichte. Die Justiz hatte dagegen erklärt, alles deute auf einen Suizid hin. Niesmann hatte zu einem Anschlag auf ein jüdisches Zentrum in Buenos Aires ermittelt. In Mexiko sind durch ein Nachbeben gestern mindestens 5 Menschen ums Leben gekommen. Das Zentrum des Bebens lag im Süden des Landes. Die Erschütterungen waren aber noch im mehrere hundert Kilometer entfernten Mexico City zu spüren. Durch das Hauptbeben am Dienstag waren in Mexiko mehr als 300 Menschen gestorben. Die USA setzen im Konflikt mit Nordkorea weiter auf Drohgebärden. Sie haben Bomber und Kampfjets dicht an der Grenze Nordkoreas vorbeifliegen lassen. Das US-Verteidigungsministerium wollte damit nach eigenen Angaben zeigen, dass es eine Bedrohung aus Nordkorea abwehren kann. Vorher hatte ein Vertreter Nordkoreas den USA gedroht und einen Angriff auf die USA unvermeidlich genannt. WDR aktuell. Aus der Region. In Duisburg dürfen die Bürger heute gleich 3-mal abstimmen. Neben der Bundestagswahl gibt es einen Bürgerentscheid zu einem geplanten Outlet-Center. Außerdem steht die Wahl des neuen Oberbürgermeisters an. Benjamin Sartori, WDR Duisburg. Bei der Duisburger Oberbürgermeisterwahl treten neben dem SPD-Amtsinhaber Sören Link 5 weitere Kandidaten an. Als chancenreichster Herausforderer gilt der parteilose Gerhard Meyer. Er wird unter anderem von der CDU und den Grünen unterstützt. Beim Bürgerentscheid geht es um ein riesiges geplantes Outlet-Center in der Nähe des Duisburger Hauptbahnhofes. Das Vorhaben ist umstritten. Einzelhändler in der benachbarten Innenstadt befürchten, dass die geplante Einkaufsmeile ihnen die Kunden wegschnappen wird. Die Investoren sehen das anders und versprechen mehr als 1.500 neue Arbeitsplätze. Das Wetter in Nordrhein-Westfalen. In Westfalen bleibt es heute meist grau und bewölkt. Im Rheinland, im Ruhrgebiet und im westlichen Münsterland lockert es spätestens ab dem Mittag auch mal auf. Plettenberg erreicht 17, Bochum 18 und Viersen 19 Grad. Morgen ist es im Wechsel freundlich und bewölkt. Neben einigen Schauern kann es auch einzelne Gewitter geben bei höchstens 15 bis 20 Grad. Das war WDR aktuell. Und hier ist der WDR 4 Verkehrsservice mit 4 Meldungen. Die A1 Köln Richtung Dortmund ist zwischen dem Westhofener Kreuz und Schwerte wegen Bauarbeiten bis morgen Vormittag gesperrt. Nehmen Sie bitte die Umleitungen über die A45 und die A2. A43 Recklinghausen Richtung Münster zwischen Senden und dem Kreuz Münster Süd. 5 Kilometer Stau wegen Bergungsarbeiten. Es dauert etwa 20 Minuten länger. Die Sperrung im Kreuz Münster Süd ist aufgehoben. A45 Hagen Richtung Gießen zwischen dem Kreuz Olpe Süd und Siegen 7 Kilometer Stau. Wegen Bauarbeiten ist nur ein Fahrstreifen frei und wenn Sie da drin stehen, dauert es mehr als 20 Minuten länger. Und die A45 Gießen-Hagen ist zwischen Willensdorf und Heiger-Burbach in beiden Richtungen für kurze Zeit gesperrt. Grund sind Bergungsarbeiten. Zurzeit gibt es jeweils 3 Kilometer Stau. WDR 4. Mein Wahlsonntag. Mit Katrin Brackmann. Ja, und Sie haben sozusagen doppelt die Wahl, ne? Einmal gibt es ja die Bundestagswahl heute. Unbedingt hingehen und Kreuzchen machen. Und Ihre Musikwahl bei uns. Sie können entweder Ihren Musikwunsch an uns loswerden per Telefon 0221 5678 9444 oder Sie klicken einfach im Netz vorbei wdr4.de. Wir freuen uns auf Ihre Wünsche und natürlich die passenden Geschichten dazu. WDR 4, meine Lieblingshits für das Ruhrgebiet und das Rheinland. Und jetzt gibt's einen Wunsch von Wolfgang Großmünster. Eddie Floyd, Knock on Wood. Er schreibt, ich bin alter 68er, mit Bassgitarre habe ich das Lied früher selber gerne gesungen. Auf geht's, Wolfgang. On the first part of the journey, I was looking at all the life. There were plants and birds and rocks and things. There was sand and hills and rain. The first thing I met was a fly with a buzz and the sky with no clouds. The heat was hot and the ground was dry, but the air was full of sound. I've been through the desert on a horse with no name. It felt good to be out of the rain. In the desert, you can't remember your name, because there ain't no one for to give you no pain. Turn red. After 3 days in the desert fire. desert, you can't remember your name, 'cause there ain't no one for to give you no pain. A desert with its life underground and a perfect disguise above. Under the cities lies a heart made of ground, but the humans will give no love. You see, I've been through the desert on a horse with no name. It felt good to be out of the rain. In the desert, you can't remember your name, 'cause there ain't no one for to give you no pain. Großartiger Song, America, Horse with No Name. Gewünscht von WDR4-Hörerin Petra Strecker aus Greven. Sie schreibt über WDR4.de: schon immer mein Favorit, seit ich eine junge Frau war. Ich war immer schon Western-Fan, da war der Titel irgendwie passend. Das stimmt. Sie können übrigens auch Musik wünschen, WDR4.de, da ist alles erklärt. Einfach wählen, welchen Titel Sie gerne hören möchten. Und am liebsten haben wir noch eine kleine Geschichte dazu. Jetzt haben wir zum Beispiel Anton Wagner, der hat auch gemailt. Und er wünscht sich Tony Christie, Calypso and Rum. Und er bezieht sich auf die Bundestagswahl heute. Gewinnt am Sonntag die eine Partei, gibt's Calypso, gewinnt die andere dann Rum. So kann man's auch sehen. Hier ist WDR 4. We're gonna fly away to sunny weather. For us to be together, dance the night away. We will be making love under the moonlight, shining on the sand. I will take you to Wonderland. Calypso and rum into the night. Calypso and rum holding you tight, and everybody will say Calypso and rum every day. Calypso and rum make you feel nice. Calypso and rum, sugar and spice. And everybody will say Calypso and rum every day. We're gonna leave our worries far behind us. Life has just begun. We're gonna go where nobody will find us, following the sun. And when we reach our magic destination, music when we are there. Calypso and rum into the night. Calypso and rum holding you tight, and everybody will say Calypso and rum every day. And when the sun goes down, we're gonna hit the town together, and we will never stop until we dance our cares away. to the night. Calypso and rum are holding you tight, and everybody will say calypso and rum every day. Calypso and rum make you feel nice. Calypso and rum, sugar and spice. Hier ist WDR 4, mein Wahlsonntag, beziehungsweise Ihr Wahlsonntag. Sie können nämlich die Musik heute bestimmen. Und es gibt so Songs, da weiß ich immer schon vorher, die werden garantiert gewünscht. Jetzt kommt gleich so einer und unter anderem gewünscht wurde er von Ulrike Lückenbach aus Grevenbroich. Hallo Ulrike, guten Morgen. Am Morgen, Katrin, grüße Sie. Was ist denn der Grund, warum es dieser Song, der jetzt gleich kommt, sein soll? Der begleitet mich eigentlich schon so lange, wie er existiert. Ich habe ihn ganz, ganz früher mal in The Night of the Proms im Original gehört. Und er verbindet für mich alles, was ich mit Musik lebe, was ich damit verbinde. Ich bin in einem Haushalt aufgewachsen, wo also Klassik angesagt war. Das übernimmt man dann, wenn man damit als Kind aufgewachsen ist. Und als ich damals den John Miles das erste Mal hörte, fand ich so viele Elemente eigentlich aus Rock, aus Pop, aus Gitarren, die mich ansprechen, aber eben auch durch das Sinfonieorchester aus der Klassik. Ja, und das hat sich in meinem Herz verwurzelt. Und immer wenn ich den Titel höre, geht mein Herz einfach auf. So, und das dann ist Leben für mich. Ulrike, dann möchte ich, dass jetzt Ihr Herz aufgeht. Hier ist für Sie und auch für alle anderen, die ihn sich gewünscht haben, unter anderem Ilona Erwin aus Bielefeld, John Miles Music. Dankeschön, tschüss. Schönen guten Tag. It was my first love, and it will be my last. Music of the future, and music of the past. Live without my music would be impossible to do. In this world of troubles, my music pulls me through. Music was my first love, and it will be my last. Music of the future, and music of the past, and music of the past, and music of the past. John Miles Music am WDR 4 Wahlsonntag. Sagen Sie, haben Sie heute schon mal aus dem Fenster geguckt und es vielleicht auch schon entdeckt? Das WDR 4 Luftschiff. Also ich habe es gestern Abend gesehen, da flog es über Datteln, das WDR 4 Luftschiff. Ab morgen gibt es ja wieder Flüge zu gewinnen, aber nur, wenn Sie sich vorher bei uns gemeldet haben, sobald Sie unser Luftschiff gesichtet haben. Wie es genau geht, steht im Netz wdr4.de und bis dahin lauschen wir doch einfach den eigenwilligen Aus- und Ansichten unseres ganz eigenen Luftschiffkapitäns. Liebe Lippstädter, aufgepasst. Nordrhein-Westfalen von oben. Die schönsten Flecken im Gesicht der Region. Heute Lippstadt. Hier spricht Ihr Luftschiffkapitän Lars Lattenkötter. Wenn Sie kurz nach unten schauen, sehen Sie Ihre eigenen Latschen. Und aus dem Fenster sehen Sie Lippstadt. Dazu einige Eckdaten. Geschichte. Lippstadt ging aus einem von Papst Dieter, dem ersten gegründeten Glaubensstift, hervor und hieß deshalb bis ins 12. Jahrhundert Lippenstift. Wirklich? Brauchtum. Hinter dem historischen Rathaus findet das alljährliche Lippstadter Puddingtreten statt, das an den berühmten Sohn der Stadt Karl-Heinz Rummenigge und seine Schusstechnik erinnert. Innere Sicherheit. Am 13.01.85 wurde ein Dutzend der historischen Lippstädter Dielenhäuser von der Polizei gestürmt, weil man sie durch einen Übersetzungsfehler für Dealerhäuser hielt. Flora und Fauna. So heißen meine beiden Tanten mütterlicherseits aus Bottrop. Naja, Tierwelt. Sie ernährt sich von Aas und Aa. Und jeder Lippstädter trägt als Gegenzauber gegen sie eine aufgerollte Zeitung bei sich. Die Stubenfliege. Als prominenter Vertreter der Lippstadter Ambivalenz schuf Matthias Claudius Reim die beliebte Stadthymne. Verdammt, ich lieb dich, ich lieb dich nicht. Luftschiffkapitän Lars Lattenkötter, nur bei WDR 4. Und jetzt gibt's den nächsten Wunsch bei WDR 4, gewünscht von Franke Hausmann. Ein Klassiker, der nicht fehlen darf an Karneval. Hier sind Brings, Polka, Polka, Polka. Der Wahlsonntag bei WDR 4. Der Wind ist kalt und rau und mir wisse ganz genau, die letzte Phase ist leer und die Knochen, die sind schwer. Doch wenn wir zusammen singen, dann wird das überall gut klingen. Was soll uns schon passieren, solange wir Leben vieren? Polka, Polka, Polka, vom Ring bis an die Wolga. Polka, Polka, Polka, der Bitter und die Olga. Kaffee oder Wodka, Polka, Polka, Polka, alles halb so schlimm, wenn wir zusammen sind. Polka, Polka, Polka, vom Ring bis an die Wolga. Polka, Polka, Polka, der Bitter und die Olga. Cabernet oder Wodka, Polka, Polka, Polka, alles halb so schlimm, wenn wir zusammen sind. Ist der Winter noch so lang, mag Löwe fester dran. Mir han so viel do durch jemand. Jetzt machen wir uns grad und steht die Welt in Flamme. Mir stand all zusammen, Jansial, woher mag komme. Jetzt haben wir uns gefunden. Volka, Volka, Volka, vom Ring bis an die Volga. Volka, Volka, Volka, der Bitter und die Olga. Kaffee oder Wodka. Volka, Volka, Volka, alles halb so schlimm, wenn wir zusammen sind. Volka, Volka, Volka, vom Ring bis an die Volga. Volka, Volka, Volka, der Bitter und die Olga. Kaffee oder Wodka. Volka, Volka, Volka, alles halb so schlimm, wenn wir zusammen sind. So, jetzt einmal verschnaufen. Hier ist der WDR4-Verkehrsservice um 11:30. Die A1 Köln Richtung Dortmund ist zwischen dem Westhofener Kreuz und Schwerte wegen Bauarbeiten bis morgen Vormittag gesperrt. Nehmen Sie bitte die Umleitung über die A45 und die A2. Im Moment gibt es 1 Kilometer Stau ab Hagen Nord. A3 Arnheim Richtung Oberhausen zwischen Wesel und Dienstlaken Nord 6 Kilometer Stau. Nach einem Unfall in der Baustelle ist nur ein Fahrstreifen frei und es dauert etwa 20 Minuten länger, bis Sie da durch sind. A44 Dortmund Richtung Kassel zwischen Diemelstadt und Warburg 3 Kilometer Stau, mehr als 10 Minuten. A45 Hagen Richtung Gießen zwischen dem Kreuz Olpe Süd und Siegen 7 Kilometer Stau. Wegen Bauarbeiten ist nur ein Fahrstreifen frei, es dauert mehr als 20 Minuten länger. Und A45 Hagen Richtung Gießen zwischen Willensdorf und Heiger-Burbach 3 Kilometer Stau. Mehr als 20 Minuten kommen hier oben drauf. Nach der Vollsperrung sind 2 Spuren wieder frei. In der Gegenrichtung gibt es noch 5 Kilometer Stau. Gucken wir auf das Wetter. In Gladbeck ist es im Moment trocken bei 12 Grad. Soest schafft immerhin schon 13 Grad und in Bergisch Gladbach nur frische 10 Grad. Wow. Heute ist alles so ein bisschen zweigeteilt. Ne? In Westfalen gibt es viele, meist dichte Wolken und kaum Sonne. Von Weser und Sieg her auch einzelne Schauer bei kühlen 12 bis 17 Grad. Im Rheinland, Ruhrgebiet und im westlichen Münsterland dagegen, wenn der Nebel erstmal weg ist, spätestens ab dem Vormittag freundlicher und dann gibt es so einen Wechsel aus Sonne und Wolken bei angenehmen 18 bis 21 Grad. Hier ist WDR 4 am Wahlsonntag. Sie bestimmen unsere Musik heute und der nächste Song ist für Gabi Kögel aus Köln. Jetzt kommt ihre erste Schallplatte. Die war von Matt und sie hat sich Matt gewünscht. Tiger Feet. Your tiger feet. Yeah. All right. Flash your warning lights just WDR 4, mein Wahlsonntag. Jetzt Musik wünschen unter 0221 56789 444. Ich war gerade 13 und ging noch zur Schule. Da hörte ich dich im WDR. Du spieltest den Rock'n'Roll von Elvis bis Fats Domino. Seitdem bin ich ein Fan von dir. Hey Chris. Ich saß grad im Auto, ein paar Jahre später, auf dem Weg von Dortmund nach Trier. Da hörte ich dich singen, hey Boss, ich brauch mehr Geld. Seitdem bin ich ein Fan von dir. Wahre Liebe gibt's nur unter Männern, auch wenn die Frauen das nicht gerne hören. Wir brauchen keinen Ehering, nur eine Bar und eine Hocke, eine Kugel und einen Drink. Ein Mann bleibt ein Mann, jedes Pfund, jedes Gramm. Es ging in meinem Leben eine Menge daneben, auch Backer, wie ärgerlich. Du nahmst alles locker von Hocker, oh Gunther, und darum beneide ich dich. No, no, no, so wie du's gerade siehst, war's leider nicht mein Freund. Der Preis war sehr hoch unterm Strich. Du hast aus deinen Macken ne Menge gebacken, und darum beneide ich dich. Yeah. Wahre Liebe gibt's nur unter Männern, auch wenn die Frauen das nicht gerne hören. Wir brauchen keinen Ehering, nur eine Bar und eine Hocke, eine Kugel und einen Drink. Ein Mann bleibt ein Mann, jedes Pfund, jedes Gramm. Ja, das Leben hat Hörn, das Leben hat Tiefen. Hey Günther, was ist schon dabei? Kein Berg war zu hoch, kein Meer war zu weit. Und übrig bleiben nur wir zwei. Und Mädchen, die kamen, und Mädchen, die gingen. Viele Namen stehen in meiner Kartei. Wir waren Räuber und Jäger, Verlierer und Gewinner. Und übrig bleiben nur wir zwei. Wahre Liebe gibt's nur unter Männern, auch wenn die Frauen das nicht gerne hören. Wir brauchen keinen Ehering, nur eine Bar und eine Hocke, eine Kugel und einen Drink. Ein Mann bleibt ein Mann, jedes Pfund,

Ja, jetzt muss Pete Townshend nur noch die Gitarre zerschlagen, dann ist der Auftritt von The Who perfekt. Hier ist WDR 4. Der nächste Musikwunsch kommt von Petra Funke aus Bad Salzuflen. Sinead O'Connor, Nothing Compares to You. It's been 7 hours and 15 days since you took your love away. Can take away this blues, 'cause so traurig. So, so traurig. Sinead O'Connor. Geschrieben der Song ursprünglich von Prince. Und nachdem sie es gesungen hat, war es ein super Hit. Der perfekte Song für alle mit Liebeskummer. Nee, da müssen wir ja jetzt gleich wieder was machen, um die Leute aufzuheitern. Ne? Wir wollen ja keine traurigen Hörer. Nein, auf keinen Fall. Darum würde ich sagen, spielen wir gleich den Wunsch von Reinhold Müller. Er wünscht sich nämlich Adriano Celentano, Una Festa sui Prati, die gibt's gleich. Vorher aber noch war Fabian Böhm aus Ratingen auf unserer Internetseite unterwegs, wdr4.de, und hat sich seinen Lieblingshit gewünscht. Und zwar Heinz-Rudolf Kunze, Dein ist mein ganzes Herz. Und er schreibt, der Song ist ein typischer Agathe-Bauer-Song, also sprich so ein Song, wo man irgendwas falsch versteht. Agathe Bauer steht für I got the power. Und bei Heinz-Rudolf Kunze, was kann man da falsch verstehen? Er schreibt, wir rätselten lange herum, was es heißen könnte, und alberten mit Verhörern herum, bis sich das Lied inzwischen zu unserem Lied entwickelt hat. Was kann man denn bei dem Lied nicht verstehen? Dein ist mein ganzes Herz, du bist mein Reim auf Schmerz. Ich würde sagen, wir lassen Heinz-Rudolf Kunze einfach singen und dann hören wir mal ganz genau rein, ob da irgendwelche Vernuschler drin sind. Fabian, jetzt kommt Ihr Song. Und offenbar ja nicht nur ihrer, sondern auch noch von anderen Leuten. Hier kommt Heinz-Rudolf Kunze, Dein ist mein ganzes Herz. Wir haben uns auf Teufel komm raus geliebt. Dann kam er und wir wussten nicht mehr weiter. Du machtest dich nicht gut, als du gestanden hast. Ich hab versagt, als finstere Reiter. Statt Pech und Schwefel plötzlich nur noch Gletscher und Gerölle. Wir haben Rudolf Kunze, Dein ist mein ganzes Herz. am WDR 4 Wahlsonntag. Ich sag nochmal, wie Sie sich bei uns Musik wünschen können. Entweder im Netz wdr4.de, dann einfach Ihren Namen und Ihren Lieblingssong eingeben und am liebsten auch eine Geschichte dazu. Oder einfach anrufen 0221 567 89 444. So, und ich habe es versprochen, jetzt gibt's die Party mit Wein und guter Laune. Am besten bei schönem Wetter. Hier ist Adriano Celentano, gewünscht von Reinhold Müller. Una festa sui prati, una bella compagnia, panini, vino, un sacco di risate e luminosi sguardi di ragazze innamorate. Ma che bella giornata, siamo tutti buoni amici. Ma chi lo sa perché domani questo può finire? Vorrei sapere perché domani ci dobbiamo odiare. Incomincia la gara, la battaglia del denaro. Non c'è più tempo né per ridere né per amare. Chi vuol vincere? Nuova festa sui prati, nuova bella compagnia, panini, vino, un sacco di risate e luminosi sguardi di ragazze innamorate. No, non deve finire questa bella passeggiata, deve durare una intera vita. Se c'è una festa c'è, yeah.